Grundgabennummer 7052 vom 1.3.1958. Ernster Hinweis auf Gottes Eingriff und Folgen. Kurze Zeit nur trennt euch von dem Tage. Kurze Zeit nur trennt euch von dem Tage, da meine Stimme ertönen wird, so gewaltig, dass sie von niemandem überhört werden kann. Kurze Zeit nur wäret es, wo ihr noch in normalen Verhältnissen lebet. Dann aber wird ein Chaos sein, und ihr Menschen werdet vor ungeheure Aufgaben gestellt werden, euer und eurer Mitmenschenleben erträglich zu gestalten. Doch ungewöhnliche Hilfeleistungen, des Chaos Herr zu werden und mit den geringsten, euch zur Verfügung stehenden Mitteln euch wieder erträgliche Verhältnisse zu schaffen. Denn ihr werdet alles verlieren, die ihr in den Gebieten wohnet, die von einem Naturgeschehen unvorstellbaren Ausmaßes betroffen werden. Ihr Menschen werdet und könnet es noch nicht glauben, weil niemals je zuvor ein solches Naturgeschehen erlebt worden ist. Aber das nachfolgende Ende dieser Erde erfordert noch einen solchen Eingriff meinerseits, weil ich noch einmal alle Menschen ansprechen will, um sie zur Besinnung zu bringen, um noch zu retten, die guten Willens sind. Und diese Ansprache wird kein Mensch überhören können. Doch ob sie ihre Herzen und Ohren nun öffnen, bleibt ihnen immer noch freigestellt. Denn auch dennoch werden sich die meisten Menschen absondern von mir. Sie werden in ihrer Isolierung verharren, die sie schon eingegangen sind durch ihren Unglauben. Und sie werden alle andere Erklärungen sich suchen und geben für dieses Geschehen, als das eine, dass ich zu ihnen reden will, dass ein Gott sich ihnen zu erkennen geben will, der sie anspricht, um sie zur Besinnung zu bringen, um sie zu veranlassen, sich ihm zu verbinden in größter Not und Gefahr. Zahllose Menschen werden ihr Leben verlieren, und ungeheure Verwüstungen wird das Auge der Überlebenden erblicken. Die Not wird übergroß sein, und nur der feste Glaube an mich und meine Hilfe wird sie zu bannen vermögen, den aber nur sehr wenige Menschen besitzen. Was irdisch nicht möglich scheint, wird durch meine Hilfe dennoch möglich sein. Und ich werde oft wunderbar einwirken dort, wo wahrhaft Gläubige mir und meiner Hilfe vertrauen. Aber es muss eine Erschütterung über die Erde gehen. Es müssen auch die Menschenherzen ungewöhnlich angerührt werden, auf dass sie sich in der großen Not hilfreich erweisen am nächsten. Und es wird überall auch sichtlich eine Besserung der Lage eintreten, wo diese Liebe in Uneigennützigkeit, im Hilfswillen am Mitmenschen ersichtlich ist. Denn nur dieses ist Zweck meines gewaltsamen Eingriffs, dass die Menschen einmal ihr Ich zurückstellen und uneigennützige Nächstenliebe üben. Dann kann ich auch ihre Not beheben, dann kann ich sie versehen mit dem Nötigsten, und ich werde wahrlich mich derer annehmen, die jene Uneigennützigkeit erkennen lassen. Es wird eine Not sein, wie sie nie zuvor erlebt wurde, aber ich muss so deutlich sprechen, dass mich ein jeder erkennen kann in meiner Macht. Und es wird auch meine Liebe zu erkennen vermögen, der nur der ungewöhnlichen Hilfeleistungen achtet, die menschlich nicht zu erwarten wären. Wer nur die innige Bindung mit mir herstellt oder befestigt, der wird jederzeit auch meiner Hilfe sicher sein. Doch die Menschen ohne Glauben sind übel dran. Sie werden sich selbst zu helfen suchen und oft auf Kosten ihrer Mitmenschen. Aber sie werden keinen Gewinn erzielen, weder irdisch noch geistig. Es ist keine lange Zeit mehr bis zu diesem unheilvollen Geschehen. Aber ihr Menschen werdet darauf aufmerksam gemacht. Und das schon ist eine unerhörte Gnade. Denn ihr wisset dann auch, an wen ihr euch wenden müsstet, wer euch helfen kann in größter Not und Gefahr. Ich künde euch deshalb immer wieder dieses Geschehen an. Und wer es höret, der soll bitten um starken Glauben, um Kraft, um Stärke, um standhaft bleiben zu können. Und dann wird er auch in dieser Not den Weg nehmen zu mir, der allein ihm helfen kann. Und er wird nichts zu fürchten brauchen, denn den meinen werde ich beistehen, ganz gleich in welcher Weise. Und zu den meinen zählen alle, die an mich glauben, die zu mir beten, die also sich mir verbinden und darum auch immer meines Schutzes und meiner Hilfe gewiss sein können. Und diesen liegt die Aufgabe ob, auch ihre Mitmenschen hinzuweisen auf mich, damit auch sie den Weg nehmen zu mir, wenn die Stunde gekommen ist, die das Wohl und Wehe aller Menschen entscheidet. Amen.